Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um Verdis Rigoletto, den muss man einfach lieben. Und zwar Verdi und Rigoletto auch. Eine Unterhaltung mit Bass Vincent Grana bei den Proben zur Produktion der St. Pete Opera von Rigoletto im Frühjahr 2020. Eine nette Unterhaltung, vorwiegend auf Deutsch mit englischen Einlagen, gab es vor dem bereits fast ausverkauften Rigoletto an der St. Pete Opera, denn diese beliebte Oper wird in dieser Saison viel auf den Bühnen der Welt gegeben. Und bei nur 3 Aufführungen in dieser Produktion und einem wachsenden Publikum, das Oper entdeckt hat und sich dafür schick macht, freuen wir uns, dass Vincent vor der Probe noch ein wenig Zeit mit Susanne Nielsen, also mir, reserviert hatte, denn gleich sollte es zum Einsingen gehen. Dass er Italienisch und Verdi absolut liebt, das werden wir am Ende unserer Unterhaltung noch hören. Begonnen hat es aber mit einem Wagner-T-Shirt und das wiederum brachte Karl Hesser auf die Idee, uns dieses Mal Vincent Grana als Interviewpartner einzuladen. Wir bedanken uns wie immer und wünschen Vincent, dass wir ihn als Philipp, den Verdi-Philipp auf der Bühne sehen werden. Hören Sie unsere Sendung natürlich jetzt im Audioteil und vorher wollen wir Ihnen noch etwas zu seiner Biografie, der Biografie von Vincent Grana sagen. Wer ist Vincent Grana? Bass- und Gesangslehrer ist er und er hat schon beachtliche Pressestimmen. Sein Bassbariton und seine komödiantischen Gästen erinnern wirklich an das italienische Theater, schreibt der Brooklyn Eagle. Ein geborener Geschichtenerzähler, sagt Voce de Medici. Einen resonanten Bass-Bariton-Sound bringt er, sagt Broadway World. Vincent Grana lieferte eine frische, ansprechende Darstellung als Colleen, sein jungenhaftes Verhalten mit einem geschmeidigen Bass-Bariton von beachtlicher Leistung paarend. So ansprechend war sein Gesang, man wünschte sich, Maestro Puccini hätte ihm noch mehr zu singen gegeben, obwohl seine kurze Mantelarie von Herzen kommend Glanz ausgeführt wurde. Das war Opera Today. Vincent Graner, Bass, hat seinen Wohnsitz in Phillipsburg, New Jersey. Er absolvierte seinen Bachelorabschluss magna cum laude in Musikerziehung und hat einen Mastersabschluss in Voice Performance, also Musikvortrag, an der Mason Gross School of the Arts der Rutgers University absolviert. Dort erhielt er zahlreiche Auszeichnungen für akademische und Vortragsleistungen, darunter den Presser Foundation Preis und die Michael Fardink Memorial Auszeichnung. Er trat beim Castleton Festival unter der Leitung von Maestro Lauren Mazel auf und spielte Rollen wie Al Cindoro und Benoit in La Bohème, Simone, Gianni Schicchi und Escamillo in einer Konzertantenaufführung von Carmen. Graner trat bei Musikfestivals auf und arbeitete bereits mit bedeutendsten Künstlern wie Samuel Raimi zusammen. 2013 wurde Graner beim Metropolitan Opera National Council Auditions zum Gewinner des Philadelphia District ernannt. Und Graner, der italienische Oper besonders liebt, verbrachte an der Sarasota Oper eine Saison als Apprentice Artist, und zwar in der letzten der großen Verdi-Zyklus-Aufführungen. Künstler dieser Oper war er, und Vincent Graner erhielt auch einen Förderpreis der Metropolitan Opera National Council Auditions in Los Angeles District. Im selben Jahr wurde er Stipendiat der Opera Buffs in Südkalifornien. Graner debütierte an der Dayton Opera und spielte die Rolle des Zuniga in der dortigen Produktion von Bizets Carmen. Graner sang im Sommer 2017 die Rolle des Simone in Puccinis Gianni Schicchi mit Martina Arroyos Prelude to Performance Programm und wurde im Herbst 2017 nach Dayton eingeladen, ein Konzert von Bachs Kantate 80 und Beethovens Chorfantasie zusammen mit dem Dayton Philharmonic Orchestra zu singen. Zu seinen Engagements 2018 zählen die Rollen des Neue in Britons Neues Flude und des Offiziers in Rossinis Barbier von Sevilla an der Santa Barbara Oper, und im Herbst kehrt er an die Oper Santa Barbara zurück, wo er die Rolle des Colline in Puccinis La Bohème sang. Ebenso sang er Colline im Pacific Opera Project und deren jährlicher Produktion. Graners neueste Engagements sind die Rolle des Gardinier, der Inszenierung von Moby Dick und der San Jose Opera Il Priore in Bellinis La Straniera und die Zweitbesetzung des Podesta in Rossinis La Grazia Ladra, beides am Teatro Nuovo, und eine Rückkehr nach Dayton, um Raphael und Adam in Haydns Schöpfung zu singen und wieder Colline in La Bohème. Weitere Engagements sind die Rolle des Elder Ott in der Annapolis Opern-Inszenierung von Carlyle Floyds Oper Susanna. Nun dürfen wir uns freuen und wünschen ihm viel Glück bei bei Rigoletto, Verdis Rigoletto natürlich. Und wir haben jetzt ein sehr schönes Interview aufgezeichnet. Und da kommt auch so ein bisschen der Schelm heraus, den er hat, aber auch seine sehr ernste und sehr intensive Suche nach der perfekten Rolle und nach dem perfekten Vortrag. Er war kurz vorm Einsingen und wir freuen uns, dass er sich noch die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sie jetzt in dieses Interview einlädt. Wir sitzen hier im Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich darf ganz herzlich begrüßen einen Herrn, der singt und auch Deutsch spricht. Sagen Sie uns, wer Sie sind und was Sie singen, denn hier geht es um Rigoletto im Jahr 2020 von der St. Pete Opera. Jawohl, ich bin Vincent Graner, okay. Und ich singe der Spada Fucile. Mhm. I cover the role of Spada Fucile, und ich singe Il Conte Ceprano. Schönes Italienisch. Wie Rigoletto ja ist. Das ist keine deutsche Oper. ein muss Italienisch so gut aussprechen. Ja, natürlich, das ist sehr wichtig. Aber Sie sehen auch ein bisschen aus, als haben Sie ein bisschen italienisches Blut, nein? Jawohl, nur ein kleines bisschen. Ah. Aber es ist ja in mir. Schön. In mich. Nein, in mir. Ah. Ja, ist ganz klar. Wem? Dativ, ja. Und wir sitzen hier vor einem Hut, das ist der Hut von Rigoletto. Und das ist eigentlich immer schön, wenn man Kostüme sieht. Wir sitzen in einer kleinen Umkleidekabine und einem Raum, wo man sich schön macht. Und wir müssen schminken. Sie müssen sich schminken. Und was gehört alles dazu? Sagen Sie uns erstmal, wo Sie herkommen. Sie sind nicht aus Florida? Nein, ich bin aus New Jersey. Wo viele herkommen oder auch viele wohnen. Jawohl. Especially in these months. Natürlich, im Winter ist es immer schön, nach Florida zu kommen. Immer schön. Oh. ja, sehr schön. So, und es ist jetzt Ihre erste Rolle in Rigoletto. Und Sie hatten ein Wagner-T-Shirt an. Ja. Wie kommt das? ich habe in Götterdämmerung gesungen, im Chor. Und meine Mutter the Metropolitan Opera auf New York. Und meine Mutter hat mir ein T-Shirt vom Wagner gekauft. Jawohl, danke. Und dann laufen Sie jetzt damit rum in Florida und dann denkt man, der muss ja nun Deutsch können. Ja, natürlich. I guess that was the thought process, which I appreciate. Und im Chor haben Sie auch Solo-Rollen einstudiert oder haben Sie nur im Chor gesungen? Oh, nur im Chor jetzt. Ja. Ich habe für Maestro Don Palumbo gesungen. Wie sagt man, Audition? Ich habe ein Vorsingen gehabt. Und ich habe für ihn für eine vier Jahre Vorsingen und er hat mir einen Job angeboten für Götterdämmerung. Das ist so groß. So als, das ist Wahnsinn. Ja. Aha. Und welcher Maestro ist das? Don Palumbo, er ist da die Chorus Master. Ja, okay. Und das ist in der Metropolitan Opera. Jawohl. Und das ist natürlich fantastisch. Also, man denkt immer, man hört meistens den Namen vom Maestro und nicht vom Chordirektor. Und deshalb, und hinter uns hören wir jetzt Rigoletto üben. Ja. Und wer ist das? Ja, er ist Jake Skipworth. Okay. Und er singt the role of Monterone. Okay. And he is covering the role of Rigoletto. Aha, also er muss beides können. Ja. Das sind große Rollen. Absolut. Und es ist ja eine eigentlich traurige Oper, nicht? Also, sehr traurig. Er denkt erst, alles ist in Ordnung und alle machen sich über ihn lustig. Ja. Und diese Oper wird jetzt sehr oft gegeben, diese Rigoletto im Jahr 2020 bzw. 2019-20, dieser Saison, wurde er in Sarasota gesungen, von der Sarasota-Oper, jetzt St. Pete Opera, dann habe ich gehört eben Miami spielt ihn auch. Ah ja, also Florida Grand, jawohl. Ja, und in Deutschland habe ich ihn auch gehört, also ist überall. Es gibt so Jahre, wo immer die gleiche Oper kommt. Wissen Sie schon, ist es wie bei einer Fashion Show, dass Sie sagen, aha, ich weiß, wie die Mode im nächsten Herbst ist. Ich denke das. Ich denke. Was kommt im nächsten Jahr? Was ist wichtig? Oh, wissen Sie noch nicht? Noch nicht. Aber La Bohème ist wird sehr viel gespielt. Ja. Und auch sehr viel gefragt. Das heißt, haben Sie auch La Bohème schon gesungen? Ich habe die Rolle der Colline gesungen. Okay, sehr schön. Ja, it's one of my Lieblingsrollen. Lieblingsrollen, oder? Ja. Absolut. Ja. Sehr schön. Und wie lange singen Sie schon? Schon viele Jahre? Sie sind noch nicht alt genug. Nein. Ich habe für Jahre gesungen. As a professional für I'm counting, 12, 13 Jahren. Oh ja, also sind Sie ein bisschen über 30 schon? Oder jawohl, ich bin 31 Jahre alt. 31 gerade, Mann. Man fragt gar nicht, weil Sie wirklich noch sehr jung aussehen. Oh. Aber er ist ein Bart und das macht immer ein bisschen älter. Ja, wow. Vielleicht. Vielleicht. Aber keine Familie, wo Sie sagen müssen, ich muss jetzt in New Jersey bleiben. Haben Sie Frau... oh, Partner? Ich habe ein Fiancé nach Kanada. Okay, in Kanada. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist ein bisschen weit weg. Ja, nur ein bisschen. We met in New York. Kein Wunder. Ja, ist kein Wunder. Ja. Auch Sänger? Auch eine Sänger, ja. Okay, ja. Und, ja, Mezzo-Soprano. Sehr schön, Mezzo-Soprano. Und also noch keine Familie gegründet, noch keine Babys? Noch nicht, noch nicht. No, noch nicht. Wir sind viel... unterwegs? Ja. Viel. Auf Tournee, ja. Mhm. Das heißt, und wo spielt sie? Wo singt... Toronto. Okay, sehr schön. Und sie... most recently she sang der Komponist im Ariadne auf Naxos. Oh, okay. Highlands... Highlands Opera Studio, okay, in Haliburton, Ontario. Oh wow. Ja. Und das im Winter? Nein, im Sommer. Okay, im Sommer. Sehr schön. Ja. Da möchte man doch lieber im Sommer sein. Mhm. Was ist das Schöne an Oper? Was ist schön an Oper? Was ist schön an Oper? I mean, die Musik, schon, natürlich. Haben Sie eine Familie, die Oper gesungen hat? Bei Ihnen Mutter, Vater, niemand? Niemand in meiner Familie. Aha, Familie. Und wie kamen Sie zur Oper? Ich habe nach im Gymnasium gesungen. Okay. When I went nach Hochschule, ja? ich lerne von meinem Opernsänger, ja, namens Eduardo Chama. Okay. He had signed me an opera aria from Così fan tutte. Ah, schön. Und ich habe laute Stimme gesungen und ich kann das machen. Sie waren also über sich selbst erstaunt. Interessant. Ja. Ja. Ja, und alle anderen um sie herum auch? Oder hatte das schon jemand gehört? Ihr Meister wusste das? Ja. Der hat Ihnen diese Rolle gegeben, weil er wusste? Ja, he had such insight. Ja, natürlich. Und das muss man auch. Man muss Menschen kennen und Stimmen kennen. Absolut. Jawohl, ich bin auch eine Lehrer im Hochschule. Ja. Und ich muss hören, wie die Nuancen sind, wie die Stimmlage ist und so weiter. If I may borrow from Italian, esatto. Ja, ja, ganz bestimmt. Und Ihre eigene Stimmlage ist was? Tenor? Nein, ich bin ein Bass. Bass. Das hört man jetzt nicht, wenn Sie sprechen. Ah, ja. Laut, aber nicht tief. I do appreciate that. I try to keep my voice in a higher register because it's easy. Ich muss... man muss flexibel sein. Flexibel sein. Es gibt ja nicht so sehr viele Bassrollen. Es sind immer die Bösewichte. Ja, ja. Es macht so viel Spaß. Also Sie können auch einen Bariton gut bringen. Manche Songs. Aber, you're not going to countertenor. No, natürlich nicht. No. Das gibt es. Es gibt Stimmen, die das können. Ja, ich aber nicht. So viele kann. Es ist so schön. Ja, sind interessante Stimmen. Aber ja. Es ist so wie ein sehr seltener Wein, finde ich immer. Ja, ja. Das, Ja, eine gute Analogie. Yes. Okay. Was sind Ihre Ideen von Oper? Von einer Oper zur nächsten? Was machen Sie jetzt? Was machen Sie in einem Monat? Oh, was ich mache? Ich gehe zu Annapolis, Maryland, zu singen für Susanna, okay, von Carlisle Floyd. Ich singe One of the Elders, Elder Ott. Okay. Und ich auch, I'm covering Blitch. Okay. Das The Preacher Man. Ja, das ist auch eine sehr dunkle Oper. Also ja. All diese Opern, wir haben sie schon in Sarasota mal gesehen. Und Sie waren auch schon ein Apprentice in Sarasota. Ja, 2016. Ja, interessant. Ja. Interessant. Haben Sie da viel gelernt? Was lernt man und was haben Sie, what did you take with you? Was haben Sie da? From Sarasota? Ja. Oh, attention to text. Particularly okay. that. Yeah. If I may, off English, yeah. One of my favorite things that they do is they do a table read of an opera okay. before we even start rehearsals, mm-hmm. as if we were actors in a play. Okay. We read through the entire libretto, line by line, with stage directions, translated everything, mm-hmm. and we make sure everyone is on the same page before we begin rehearsals. Okay. And it made me view the text as it is, poetry. Oh, yeah. This is true. Yeah. Ja, ja. Und man singt ihn auch anders dann. Your voice moved differently for that reason. It's absolutely. My voice ended up reflecting poetry much more than, because we come at it because we're much more acquainted with prose. Yeah. But then realizing it's poetry, it just gives you a whole new frame of reference. What opera was that? This was Aida in particular. Okay. Well, Aida is a very poetic. Yes, it is. A poem. Yeah. Mm-hmm, natürlich. Or opera. Yeah. Interesting. Mm-hmm. I saw Aida in Verona. Oh. In Verona ist der the ultimate, yeah. you know, in Verona sowas zu sehen. But it went till 3:30 in the morning because the stagehands were striking once again. yeah. Es war eine lange, lange Nacht. aber yeah, es tut mir leid. Aber unter den Sternen, das war sehr schön. Oh, da war ich ein Teenager, das war für mich also ein Opernerlebnis. Und dann irgendwo Montserrat Caballé und, you know, the people that you are able to see in life, die Opernsänger und Sängerinnen. René Fleming habe ich zweimal gesehen in Paris, mit Arabella und mit Capriccio, Strauss. Jawohl, ja. Sehr interessant. Strauss ist der Sie singt Johann Mahl. Richard Strauss, natürlich. Ja, sie singt das tut mir leid. Gerne. Nein, sie singt das sehr gerne. Und ja. auch eine Arie von Lavalli habe ich auf YouTube gesehen mit René Fleming. Ah. So, die singt das auch. Macht ja, Sinn. Ja. Also macht ist Sinn. Interessant. Ja, ja, die ganz wichtig. Okay, jetzt kommt Susanne als nächstes und dann? Und dann, ich lehre auf Staten Island, okay. New York, für ein oder zwei... Sommer oder ein Semester? In Semester. Okay, das heißt, Sie sind jetzt, you're playing hooky. No, luckily only missing 1 week, nur eine Woche. Aha. Aber I employ a pianist okay. to help... Bridge the gap, exactly so. Überbrücken, die Zeit überbrücken. Ah, danke. Das ist sehr einfach, die deutsche Sprache. Ja, so einfach. So out of practice. But danke für mich helfen. Ja, ja, natürlich. Und wenn Ihnen jetzt etwas Deutsches einfällt, what is the first that comes to mind when you either in song, in aria or in German words? Or do you walk around sort of talking to yourself occasionally if you want to get back into German? How do you do that? Oh, to get myself back into German. I mean, the easiest way is for me to listen to Wagner. Yeah. I mean, that's the easiest way to just get me in the... I always feel like I want to cough because it seems like it's very difficult. Certainly it is. It was a coach that told me there was three different kind that, in just sort of a general way, three different kinds of phrasing in music. Mozart phrasing is shaped like this. The sort of like elegant on the bottom, meatier in the middle, and more elegant on the top. Okay. Italian music, bel canto, Verdi, Puccini, is very hourglass shape. Meaty on the bottom, slender in the passaggio and in the middle, and blooms on the top. Wow. Wagner is a square. it's very even all the way through. It's homogeneous, it's just, and it can be voluminous, it can be soft, but the phrasing, it's just very, here is where we are. Wow. And you must carry that all the way. Wow, all of Wagner, and Strauss too. Yeah, absolutely. Well, Strauss is for me, the fun is in the story. Yes. And so it's always very, you know, delectable. I mean, Capriccio is my very favorite opera just because of the brain work in it. And the souffleur that comes out at the end and says, without me, nobody's anybody, you know, so walks away. And I thought, ha. Es ist sehr deutsch. Ja, well, I don't know. Ja, er hat sich diese Geschichten ausgesucht. Er hat sie ja nicht geschrieben. Ja. So Wagner, do you have a phrase? Do you have something you could sing, or is this a bad time to ask? Probably not at this, because I'm going to be vocalizing in just a little bit for a cover run. And yeah. I've got so much. Yeah, honestly, but what would you if somebody said Vorsingen Wagner? You already said you had done that, right? I had to. Oh, the first thing I think of, honestly, and it's one of my dream roles later down the line, is Wotan. Nicht Abschied. Das ist so lang. Yeah. Aber, yeah. As in Vorsingen. Love to be the Wotan. Yeah. Not for Vorsingen. No. I do like to. There's one I like to. There's a phrase I like. Abendlich strahlt der Sonne Auge. That phrase right as he's greeting Valhall zum ersten Mal. That's wonderful. And as you say this to me, your hand is going up. Yes. You are not only phrasing, you're gesturing. Yeah. For me, that language is so clear in my mind. Yes. Because he's, you know, so he is greeting this hall for the very first time, and he, of course, he views himself, he is the king in his own mind and in a few others. And but he always has to frame these in such grand gestures, and that's just how he is. But I think these stories were meant to be that, for people to be removed from everyday life and put into a completely different realm. Yeah. I mean, our generation is into, you know, the five and a half, you know, the Harry Potter, we're going into another realm, yeah. Or we're going into, you know, Frodo's world. Yes. There's so many different things that people want to be part of that are not of this world. Absolutely. And I think that, you know, the sagas, the old sagas, are what brought people together before. Oh, absolutely. I think you hit the nail right on the head there. Yeah. And that's also honestly what draws me to fantasy. I am a great fan of Tolkien, and I'm a great fan of the Harry Potter series, and I watched Star Wars when I was a kid. These great fantasy epics that it seemed I was naturally predisposed to opera as a result. Well, maybe they would find their way. I could see Star Wars to be something that became an opera. Absolutely. It is a space opera in its own way. Yeah. Have you seen the last? I have indeed. I've seen them. Okay. I've been told to go see it and then tell my friend what I think. So. You should. It's it sparks a lot of very impassioned conversation, which is But then you have to know the entire story, right? I mean, it is like Wagner's ring, because if you haven't seen the beginning, what do you know at the end? Though, he's very kind that in Götterdämmerung, the prologue, it ends up patching you up. Well, I think they just did that on Colbert with Star Wars. Yes, they did. Oh, yes. So you heard that, too. Oh, I did. I thought that was very cute. It was very. I wished I'd taped it and said, I need to review this. This is my cliff notes for what I'm going to go see. You can find it on YouTube, actually. I think he still has it up. Okay, very good. Well, let's all wish people that. Do you see challenges with Rigoletto as you would with other operas? What is the challenge for you? For me, for the role of Spada Fucile in particular, it's finding the colors of his text. And I mean, Verdi is very clear in setting his text. Piave wrote such a beautiful libretto, and the way Verdi is able to set this text is very evocative. So really trying to find these colors in your voice without losing that core of the sound that we always try and strive for. Yeah. So it's finding this sinister, not evil. I don't find Spada Fucile as an evil man. He's a professional. His business is ugly. Yeah. But he is a professional, so finding these colors of dark, sinister, mysterious, he's kind of an enigma. Well, I've just seen the sets, so I think they'll go well with the voices. It does. You've done some dark grays. And and I know that this is a stage that doesn't change, so you're going to have to find the space on it to do the deeds you have to do. Yes, indeed. And that'll be very interesting to see, as it always is, because the Palladium was a church once. Yes, it was. Therefore, it wasn't, you know, a very deep stage, and the staging has to be with orchestra. Yes. And my favorite, really, is to see Maestro Sforzini to watch him conduct, because he's an extremely elegant conductor. He's very elegant. He's a very elegant man. He comes off, and he's able to deliver that energy to us, which is a real gift. That's wonderful. Mm-hmm. And so is this your first time with this It is not. Company? No. This I was an emerging artist back in 2017. So it was. Oh, wow. Okay, so three years ago, I believe. Oh, wow. Yeah. We're 220. Yes. Right. Yes. Yeah, amazing. Yes, the 20s are coming up. Uh-huh. I don't think they're going to be anything like the last 20s. Well, I mean, considering the opera, wasn't Caruso still around? Yes, he was. Yes, he was. I would say, what's it, from your mouth to God's ears? Yeah. Yes. Well, he's probably watching. I'm sure he is. From the Valhalla of his place. Where oh, yes. Yep. Yeah, interesting. Okay, do you have an idol? Do you have a dream? Ooh, I would sell my soul to sing the role of King Philip. Uh-huh. I adore that opera. I find it fascinating in how it was made and okay. the revisions it underwent. Okay. And then the role of King Philip is such a... Tell us a tiny bit about that. Oh, this is the story of the Infante of Spain, Don Carlos, oh, okay. the son of Philip II of Spain, okay. who married Elisabetta de Valois okay. to ally France with Spain. This was during the Spanish Inquisition, so this was a very ugly time in history. Mm-hmm. And it's and the opera is based on Friedrich Schiller's play on the subject. So there's a lot of Enlightenment dialogue conveyed by one of the characters, Rodrigo. He acts as the Infante's confidant for most of the opera. And Philip, we see him as an intractable king. Which he is. Yeah. He is very. He sees himself as purifying the land with the sword. You know, he's. You know, it's a very harsh time, and he's sort of has to bend his neck to the will of the Inquisition. Wow. Which we see him first as an intractable king, but then in the most revealing moment, in depending on which version, the five act or four act version, in act three or four respectively, we see him alone in his room. Lamenting the fact that the woman he married was originally promised to his son. So she doesn't love him. She doesn't love King Philip. And the act starts in this introspective way. And then the next thing we see is him having to just acquiesce to the Grand Inquisitor. He tries to show power to him where he has none. And he has to sort of beg for forgiveness. So this whole power struggle, this struggling monarch, whom we see first as very powerful, very stern, and wielding ultimate authority over his people, we see him not being able to wield that in front of the real authority. And then, Lord, the music of this piece is just so moving. Verdi has a gift for writing in all well, lots of the baritone rep, and Rigoletto in particular, these plaintive figures in the orchestra and then in the voice that come through so beautifully. And just from the very beginning of King Philip's aria, Ella già mai m'amò, she never loved me. And you just hear how heartbroken he is and how hopeless it is. And so he's very heartbroken. Yes, he is. And it's... Oh, and you've sung it before? I have not. It is a dream of mine. I've studied it for quite a long time. I coach it with my coaches back home, and I have that. You're very intense about this. It is. Yeah, one of my favorites. So have you seen it play out on the stage? Yes, I have. I saw it at the Metropolitan years ago with Lauren Mazzell, rest in peace, oh, conducting. Wow. Yeah, and he, with Ferruccio Furlanetto singing King Philip, and then I had the wonderful gift of being in the chorus at LA Opera, in which Ferruccio reprised the role of King Philip. Wow. So being on stage with that man was probably the best voice lesson I've ever received in my life. And a masterclass in how one conducts themselves on a stage, in rehearsal, with colleagues. It was absolutely eye-opening. Well, that's a wonderful dream to have, and a very specific one. That one in particular, yeah. I mean, there's tons of roles I would love to sing, but it always seems to circle back to King Philip. And that's one of those roles that, like, there is time for me to approach that role. Oh, You know, he's generally, like, he's an old man. I was going to say, do you have to be a little older than that? But no, I mean, you not could. Not necessarily. At this point, you're kind of, it's not mid-career, but it is in, well into your career, so that yeah. you'd have a point to make. And certainly. Well, that is a, and that's a very central role, it apparently. Is. It is. And then your voice level. So that, you know, that mm. that's very important. So it, is yeah. that a bass baritone? Or it is it? A bass role. Oh, it's yeah. it's billed as a bass role. And yeah. it's got quite the range. I mean, it goes up top, it tops out at an F sharp. Uh-huh. And then the lowest that he sings is F below the bass clef staff. Mm-hmm. So it's, you know, it's quite the range. So mm-hmm. it is demanding. Mm-hmm. I mean, and once again, to sing Verdi's praises, which I can't do enough, mm-hmm. is that he tends to know the bass voice. He knows voices very, very well. Mm-hmm. And as far as me, the bass voice, he's very, very kind. He knows when to stretch, when we need to sort of balance in our middle voice, when we need to drop into our lower register. He's very... He knew. He certainly knew. So I'm sure you're looking for opportunity for this. And I mean, I would love that. It I mean, will come up. I'm sure it will. From your mouth to God's ears, I would certainly hope. Well, I wish you well with Rigoletto, and thank we're you. All going to hopefully sit in front of you and watch you sing, if you have that opportunity. When you cover something, you just never know if it's going to be in 5 minutes. That's true. Or in 10 days, or the next opportunity comes. Absolutely. You know, so. But Susanna is not a cover role, right? Susanna is not a cover role. Yeah. I will be singing the role of Elder Ott yeah, yeah. in that production. Yeah. So we'll expect you in I was going to say drab clothes with the next one. I mean it depends. I mean these people they would dress up in their own way. I mean this is, you know, Baptist country. So they, you know, they have their Sunday best. You know, they might have like white shirts and ties, that's sort of true. Thing. You know, white so. Was there, but everything else is kind of. Carlisle oh, Floyd tends to be sort of in that realm of brown. I always think. Oh yeah. It. Well, especially it's. I mean, everything's hot, especially this being set in the summertime. It's very hot. It's just. Well, he does come to his premieres. I'm not sure if he will keep showing up. I would. I mean, that would be wonderful. I had the pleasure to. I sang in Sarasota. Well, it wasn't in Sarasota oh. when I saw him. It was years ago. I was in Virginia doing a training program, and he came to rehearsals of Susanna. Yes. And it was a wonderful getting to work with the composer yes. and sort of get his ideas of how this show could evolve. That's amazing, isn't mm-hmm. it? It is. For you to be there and this composer. Yeah. It makes this art form, which it is, seem alive. Yeah. And that I mean, there will always be new operas. Yes. Is there something brand new that you can think of that would cover that part for you? That's something that you still, or you've seen for the first time? Oh, like operas that I've seen for the first time? Oh, there's plenty that I haven't yeah. seen. Well, Tiefland was one of those Tiefland. Things that very yeah. few people see in the States. Yes. In Europe, it's done more often. But there are some interesting things, and I'm looking forward to seeing, as I said, I haven't seen La Vallée in mm-hmm. Sarasota is playing this year. But there will be others, and mm-hmm. it's nice to grow a company. And yes. Now the St. Pete Opera is selling out. Yes, they so, are. So we're going to have to tell people we either need to add a day I would future, love that, certainly. In the future, or people need to scramble to get tickets now. Certainly that. It's and I Friday, Sunday, Sunday matinee, and Tuesday evening. Tuesday evening, yeah, yeah. And then you're off back to teaching. Back to teaching for a couple so. Of months, and then off to Annapolis next. Well, and I wish you very, very good plans for the future with your lady singer. Thank you very much. Grow lots of little singers. We need those. Ah, certainly. Certainly that. Thank well, you. Thank you very much for talking with us. Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und... Und Vincent Grana. Und wir sprechen hier im Dressing Room am Palladium Theater in St. Petersburg. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Sonntag. Tschüss, ciao, auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Wochenende. Ihre Susanne Niels. Tschüss. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.